B. Soweit der Inhalt der Denkschrift, die von der Deutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Obwohl die Deutsche Zeitung weiteres Material, vor allem noch ausgedehnten Briefwechsel von maßgebenden Juden über diese Angelegenheit in der Hand hatte, veröffentlichte sie die Namen der Urheber geschickterweise nicht, um dem deutschen Volke einmal wieder vor Augen zu führen, wie das Judentum sofort den Vorwurf der Fälschung erhebt, wenn es glaubt, dass die ausgesaugten Völker Material haben, das das Judentum ableugnen kann, weil uns die Namen der Urheber nicht bekannt sind. Prompt schrieb die jüdisch-demokratische Vossische Zeitung: Fälschung, Wahlschwindel! Die Deutsche Zeitung veröffentlichte darauf folgende einwandfreie Aktenstücke. Erstens, der Verfasser der Denkschrift ist der Geheimrat Frisch, Direktor der Dresdner Bank. Zweitens, die Denkschrift trägt das Datum des 20. März 1923, der Zeit, zu der der Ruhrkampf tobte. Drittens, am 23. März 1923 schickt dieser Direktor der Dresdner Bank, Frisch, die Denkschrift an den Geheimrat Weber in der Reichskanzlei mit der Bitte, es sicher dem Reichskanzler Kuno zu übermitteln. Viertens, dazu schreibt Max M. Warburg vom Bankhause Warburg am 23. April 1923 an Frisch: Ihren Brief an Herrn Dr. Melchior habe ich mit ganz besonderem Interesse gelesen. Das Endresultat, zu dem Sie gelangen, ist genau dasselbe, das ich in Amerika entwickle. Fünftens, am 3. April 1923 schreibt Melchior an Frisch über diese Denkschrift: Sie haben mir damit eine richtige Osterfreude bereitet. Und so weiter und so weiter. Er spricht dann über die Art der Ausführung des Planes. Dass dann eine Interpellation arrangiert werden könnte, das wissen wir ja aus eigenen regierungs- und parlamentarischen Erfahrungen am besten und würden es auch jederzeit mit dem Reichskanzler und Rahmen besprechen können. Anmerkung Fleischhauer: Die bedingungslose politische und wirtschaftliche Auslieferung Deutschlands an den französischen Imperialismus ist also richtige Osterfreude. Alles wird arrangiert werden hinter den Kulissen. Das ist Demokratie. Weiter im Text. Sechstens, am 4. April schreibt Frisch an den Bankier Warburg: Die Dresdner Bank hat sich auch bereit erklärt, eine weitere Million zu zeichnen, jedoch ist das noch nicht notwendig gewesen, da uns Markbeträge in ziemlich großen Summen, zumal wenn ich die Beiträge des Reiches und der Länder zurechne, eingegangen sind. Anmerkung Fleischhauer: Im April 1923, als wir alle bald verhungerten. Weiter im Text. Wie Sie aus meinem Briefe an Herrn Dr. Melchior ersehen haben werden, habe ich meine Ausführungen Herrn Kuno seinerzeit mündlich gemacht, und man sollte, ohne sich um das Geschrei von rechts zu kümmern, diesen Weg beschreiten. Ich habe Grund anzunehmen, dass in Frankreich eine solche Lösung nicht ganz unwillkommen wäre. C. Leser, ich frage euch, sind diese Ungeheuerlichkeiten der Spuk der Hölle, oder ist das nicht dasselbe, was wir dauernd behaupteten, die Diktierung des Willens des internationalen Börsenkapitals, das die Völker wie Schachfiguren gegeneinander ausspielt? Ist das nicht, als ob man einige Kapitel aus den Geheimnissen der Weisen von Zion in die Praxis übersetzt? Leser, soweit ihr Industrielle seid, daher eure Schulden. So werdet ihr von den Leuten verkauft, denen ihr nachlauft, die solche Macht in den Staaten haben, dass ihr nichts von all diesen Dingen erfahrt. Die Allgemeine Zeitung lehnte sogar eine Anzeige ab des Buches Henry Ford, der internationale Jude. Lest die Deutsche Zeitung, die öfter derartige Dinge veröffentlichte, so zum Beispiel die Briefe, die Ottmar Strauß an einen hohen Staatsbeamten der durch die Revolution geschaffenen Republik über seine Anteilnahme an dem Zustandekommen des Versailler Schankdokuments schrieb. Leser, soweit ihr Arbeiter seid, verkauft werdet auch ihr an das internationale Börsenkapital, das eure Spargroschen vernichtete. Leser, soweit ihr Hypothekengläubiger und Sparer seid, so werdet ihr um den Ertrag eures arbeitsreichen, sparsamen Lebens gebracht. Leser, soweit ihr noch Widerstandskraft in euch fühlt, brecht diese geheime Macht, die alle Völker fressen will. Wählt das nächste Mal, Mann für Mann. Bedenkt nur einen Augenblick die innige Verbindung und Verbundenheit der Amerika und Deutschland beherrschenden Bankallmächtigen. Speyer in Frankfurt, der in der Deutschen Bank eine maßgebende Stellung einnimmt, Speyer in New York, Warburg in Hamburg, Warburg bei Kuhn, Löb und Co. in New York und so weiter. Wen wählt ihr? Überlegt es genau. wählt nur solche Parteien und Männer, die sich eingehend mit der Judenfrage beschäftigen und die sich nicht scheuen, die Dinge mit dem Namen zu nennen. Alle anderen hängen auf diese oder jene Weise mit dem Judentum zusammen. Fort mit den Zeitungen, die die Judenfrage nicht anschneiden. Die Masse der Zeitungen wird entweder von den Juden geleitet oder durch Sperren der Anzeigen gezwungen, nichts über die Judenfrage zu bringen.